So. Ich habe gerade ein Bild von meinem Vater in WhatsApp bekommen. Und jetzt gibt es ein neues Kabel für die Mikros. Sind jetzt da in Blau, wie ich es gesagt habe. Ja, aber warum sind die bei deinem Vater? Weil der hat eh was bestellt bei Thomann und damit nicht zwei Postboten rumrennen müssen, kommt zu dem und ich komme da eh wieder vorbei. Deswegen. Stark. Deswegen liegt es jetzt bei dem. Ja, ich habe direkt nach der 100. großen Folge, habe ich das Kabel, das rumgeknackt hat, direkt am nächsten Tag oder vielleicht ein paar Tage später, aber in den Mülleimer geworfen und dann wusste ich, mein Vater bestellt, habe es dann zum Anlass genommen, gleich noch irgendwas mitzubestellen. Weiß, was ich nicht brauche, aber wenn man schon ein Kabel bestellt, kann man ja irgendwas mitbestellen. Und ja, dann haben wir das Problem nimmer, aber wir haben dann das Problem, dass wir es ja eigentlich gar nicht brauchen, weil wir brauchen es ja nur, wenn wir zu dritt sind. Ja, aber nochmal zurück zum Thema 100. Folge. Ja. Ich habe ein bisschen Hate bekommen. Ich auch. Von der Sabrina. Du ja. Auch. Ja. Und vielleicht bräuchte man da doch nochmal das dritte Mikrokabel, weil vielleicht sollte die es dann einfach besser machen. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Ja, also, ich wollte nämlich auch gerade sagen, also ich habe es ja auch während dem Podcast, glaube ich, erwähnt gehabt, dass so vor einem Mikro zu sitzen, ne, denkt man, das ist einfach, weil es klingt ja nachher schon so, wie wenn sich zwei Leute unterhalten, aber es ist so ein komplett anderes Setting. Es ist immer so was Erzwungenes dabei und so. Ja. Und da kommt man dann schon am Anfang so ziemlich schnell raus. Vor allem haben wir ja auch ein bisschen zum Teil, also ich habe auf jeden Fall Fragen gestellt, wo man so in der Schnelle zu antworten ist, da manchmal gar nicht so einfach gewesen. Aber allein schon das Mikro immer auf gleichen Abstand vor dem Mund zu halten, weil das hört man, hat man im Krischi auch gehört. Das ist auch gar nicht so einfach. Ja, und wenn du das immer auf dem gleichen Abstand halten musst, weil dein Kabel knackt, oh, stell dir das mal vor. Das, aber für die 100. Folge hätten wir das leisten können, so als Profi. Du bist ja jetzt Podcast-Profi. Ja, klar. Ja, aber das Problem haben wir auf jeden Fall nicht mehr. Ja, mir hat sie auch gesagt, was hat sie gemeint? Sie hat mehr erwartet. Ja, sowas. Aber es war ihr zu wenig für die 100. Folge. Nee, ich glaube, das Problem ist nicht, dass es zu wenig für die 100. Folge war, sondern dass die davor zu krass waren. Da hätten wir ein bisschen weniger machen müssen und dann hätte es nämlich gepasst. Ja, wahrscheinlich. Verstehe ich. Wir hätten das Schnapsperiment uns aufheben sollen, meinst du? Das war auf jeden Fall ein 100er Schnapsperiment. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, vielleicht kriegt man das nochmal hin. Nochmal getoppt. Ja, also an der Stelle herzliche Einladung, Sabrina. Trau dich, komm doch. Trau dich, komm vorbei. Mittwoch 17.30 Uhr einfach da sein, dann geht's los. Nachher kommen so ganz viele Leute, Mittwoch 17.30 Uhr. Willst du noch deine Adresse sagen oder geht? Nee, es können nur die Leute kommen, die Adresse kennen, sonst wird es ein bisschen chaotisch. Und ich habe mir ein neues Mikro bestellt, das heißt, wir kommen vielleicht so auf 4, 5 Mikros, aber ich glaube, die Kabel fehlen. Aber das wäre schon auch verrückt. Zu 5 zum Podcast. Boah, weiß ich nicht. Der eine sagt gar nichts, der ist einfach da. Sagt ja am Anfang Hallo und dann ist der Ghost. Ja, stark. Ja, sehr schön. Wie, warst du zufrieden mit der 100. Folge? Ja, ich fand es eigentlich ganz cool. Ich fand es auch cool. Also, das Ambiente war mal was anderes. Hat uns Sofa. Ja, ja. Sofa war sehr geil. Ja, jetzt sind wir wieder auf unseren bequemen Stühlen. Ja, vielleicht können wir nächstes Mal Sofa-Action machen. Oder Wenn Sabrina kommt, machen wir Sofa-Action. Ja. Ist zwar nicht die Full-Studio-Experience, aber trotzdem ist die Full-Podcast-Experience. Ja, da muss ja aber auch ein Bier mit trinken. Ja, anders geht's nicht. Nee, wir zwingen hier niemanden zum Alkohol. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal rein, Folge 101. Und damit herzlich willkommen zu Folge 101, Carsten zum Gruser, der Podcast für Gestrandete. Hallo Bubi. Hallo. Jetzt nach langer Pause sind wir auch mal wieder am Start. Ja, haben wir doch irgendwie angekündigt, oder? Weiß nicht. Nee, ich habe glaube nur so gesagt, ja, die Folge kommt. Ich wusste auch nicht, wann sie genau fertig ist. Aber Dienstag hat ganz gut gepasst, weil die letzte auch schon Dienstag kam. Und dann war aber so, dann hätten wir ja Sonntag aufgenommen, Dienstag wäre die Folge rausgekommen und dann am Mittwoch wieder aufnehmen. Das heißt, du musst ja erstmal was erleben, über das du reden kannst, ist immer schwierig, wenn du sonst nicht, oder du musst auf irgendwelche Ereignisse von vor ein paar Wochen zurückgreifen und ist immer nicht so geil irgendwie. Finde ich immer besser, wenn man was Aktuelles hat. Oder? Ja, macht schon mehr Spaß, so was zu erzählen, was in der Woche passiert ist. Was ist in der Woche passiert, Patrick? Spotify hat ein neues Feature rausgebracht. Hast du es mitbekommen? Für den deutschen Markt, für den amerikanischen Markt kam schon was viel Krasseres. Neues Feature. Ich glaube, ich war mal auf Spotify, aber wenn du keinen Premium-Account hast, dann wird es ein bisschen anders angezeigt, so zumindest auf dem Handy. Ja, wahrscheinlich habe ich es jetzt ein bisschen zu hoch angepriesen, aber du kannst jetzt Playlists auf Shuffle drücken, in einem bestimmten Modus Shuffle, dass alle so 3, 4, 5 Lieder wie dein Mix der Woche sind, einfach Lieder reinspielen, die so passen würden. Das ist cool. Das ist eigentlich das ist cool. Und dann kannst du nämlich, wenn du dein iPhone öffnest, direkt auf Plus oder Minus drücken, wenn dir das Lied gefällt. Wenn du auf Plus drückst, dann wird es direkt in die Playlist hinzugefügt und der Algorithmus speichert sich das das Lied kommt gut an. Aha. Und wenn du auf Minus drückst, versucht der Algorithmus weniger solche Lieder reinzuklatschen. Und wie gut funktioniert das dann so unterm Strich? Ganz gut. Also ich hatte echt schon ein paar Lieder am Start, die mir echt gefallen haben und auch ältere Lieder, die ich schon lange nicht mehr gehört habe. Das passt ganz gut. Ich glaube, wenn ich das jetzt, das wäre eigentlich schon interessant. Ich glaube, es wäre ein Feature, wo ich sage, ich probiere es mal wieder für einen Monat aus. Einfach Spotify so abchecken. Mhm. Wie gut ist das Feature? Einfach Musik, die Musik, wo man da findet, kann man dann einfach wieder bei Apple Music nachtragen oder sowas. Aber das wäre so ein Feature, wo ich sagen würde, da gucke ich mal rein. Aber ich glaube, bei mir die letzte Zeit, wo ich Spotify genutzt habe, war immer auf so Geburtstagen und so, wo man dann halt so Playlists macht, wo dann auch, oder so für Hochzeiten, da stand so Schlager und so Zeugs drin. Mhm. Und wenn du dann startest, braucht der Algorithmus braucht dann kurze Zeit, bis du ihm gesagt hast, nee, wir gehen nicht mehr in die Schlagerrichtung, wir brauchen mehr Rock, Metal und Hip-Hop. Ja. Und dann merkt es so, ja, okay. Und dann dauert es halt eine Weile, wenn du es nicht, eine Weile nicht genutzt hast oder ganz neu wäre auch interessant, wenn du gar nicht weißt, was abgeht. Ja. Das wird schwierig. Aber ist eigentlich auch cool, dass du, weil das Feature an sich hat ja, glaube ich, jeder, dass du so eine Radiostation machst mit dem Lieder, also neue Lieder entdecken, irgend sowas in der Richtung hat, glaube ich, jede Streaming-Plattform. Aber dass du dann so gewohnte Lieder, wo du gern hörst und auch gern häufig hörst, als Hauptding hast und nur dazu kommen so ein paar neue Sachen. So rum finde ich es eigentlich richtig cool. Und das hat, soweit ich weiß, Apple Music nicht genau so. Das gefällt mir schon gut. Kommt wahrscheinlich noch. Mir gefällt es, stand jetzt auch ziemlich gut. Ja. Aber ich hätte lieber gern das amerikanische Update. Und zwar gibt es da einen komplett KI-gesteuerten DJ. Du kannst du sagen, so, ich bin auf der Party, ich will die Musik hören. Dann gibst du ihm, glaube ich, 5 Beispiellieder. Und dann erstellt er dir eine komplette Party-Playlist. Oder nicht eine Playlist, sondern er spielt einfach DJ-mäßig. Aber er macht dann auch so Übergänge oder das so? Das weiß ich nicht. Das wäre krass. Kannst du nicht testen, Patrick. Ich weiß es nicht. Ja, das wäre krass, weil ich habe, glaube ich, im Mai bin ich als DJ im Einsatz bei einer Hochzeit. Und wenn du dann so überlegst, verdient Herr Short nicht schlecht Geld da damit. 6. Mai. Als kleine Super. Danke. Komm, du bist vorbei. Danach kommt dann im Podcast eine Story drüber. wenn du da dann so einfach da bist und es ist trotzdem gut, vielleicht kann das Spotify-Ding das richtig gut, aber du hast so gar keinen Aufwand. Du zahlst nur so für den Spotify-Account und stehst halt da irgendwie. Weißt, das ist halt krass, wenn so eine Technik irgendwann DJs unbrauchbar macht. Es gibt so viele Jobs, die von sowas unbrauchbar gemacht werden, ne? Aber hätten wir halt vielleicht bei einem DJ vor 20 Jahren nicht gedacht, dass das der Fall ist. Wahrscheinlich nicht. Das ist schon witzig. Ja, finde ich cool. Ich hoffe, das kommt noch für den deutschen Markt. Ja, ich hoffe es auch. Da bin ich gespannt. Und dass Apple klein nachzieht mit den guten Ideen. Mhm. Also die Spotify-Leute können es testen und dann muss es Apple rüber. Ja, genau. Glaubst du, die 100. Folge ist in dieser schon angekommen? Weiß nicht. Was war das so der Zyklus eine Woche? Ich glaube 2. Ja, das war nämlich der Grund, wieso die 101. Folge erst jetzt kommt, dass die diese Leute sich schon gehört haben. Dass die mal wieder up-to-date sind. Wobei dann ist ja die nächste auch wieder verschoben. Ja, klar. Also da ist einfach alles gleich verschoben. Also hätte man gar keine Rücksicht drauf nehmen müssen. Ich habe mir was aufgeschrieben. Mhm. Und so habe ich eine gute Geschichte. Es ist eine Lowlight-Geschichte. Sonst hatte ich in meiner Lowlight-Highlight-Geschichte immer sowas, was beides war. Aber diesmal habe ich ein Lowlight und ein Highlight. Bist du ready für eine Geschichte? Ach, geil, ich freue mich. Und zwar war es Samstagabends und wir hatten Bandprobe ausgemacht und ich hatte hier immer so Gitarrenseiten in so bunten Päckle liegen und dann habe ich die gesehen und habe gedacht, scheiße, die wollte ich beim letzten Mal schon tauschen und da davor schon ewig und die sind schon alt. Und die klingen halt schon viel geiler. Ja, die habe ich gesehen, ganz lang. Die Seiten standen ganz lang hier. Da habe ich gedacht, mache ich die drauf? Ich hatte so, glaube, eine gute halbe Stunde Zeit, aber habe auch gewusst, ich brauche wahrscheinlich so lange. Und dann habe ich halt angefangen, ist halt aufwendig, du musst die ganzen Seiten so abknipsen, dann musst du diese Reste rauszwirbeln und dann die neuen Seiten so eine für die andere reinmachen. Und dann ist es besonders bei dem Gitarrenmodell, das ich habe, wichtig, dass man die Saiten dehnen tut. Das heißt, man spannt sie, bis man den Ton hat und danach zieht man noch dran an der Seite, so nach oben. Mhm. Weil ansonsten tut die sich nachher beim Spielen die ganze Zeit bewegen und dann, also muss ich bewegen, um den Ton zu machen, aber die lenkt und kürzt sich die ganze Zeit und dann ist der Ton nicht konstant und dann muss ich die ganze Zeit neu stimmen und es nervt halt. Und wie kommt das? Weiß ich gar nicht. Aus der Mechanik? Ja, ja, Physik, Mechanik, ja, so ein Zeugs halt. Chemie. Ist aber interessant, dass es gut funktioniert und ich habe halt schnell, schnell machen wollen, ziehe die alles so, schau richtig kräftig, dass ich es nicht tausendmal machen muss, habe gedacht, einmal kräftig reicht, aber das Problem ist, die hohe E-Seite hat nur, glaube ich, 0,9 mm Durchmesser und dann habe ich gezogen und direkt beim ersten Ziehen fatzt die einfach so. Ist ja kein Problem, ich habe halt zwei Päckle, habe das neue Päckle aufgemacht, ist blöd, du kriegst immer genau einen Satz, habe da dann die hohe E-Seite wegnehmen müssen, ne? Und dann bleiben 5 Seiten übrig. Das heißt, wenn ich nochmal wechseln will, fehlt mir beim nächsten Mal die hohe E-Seite. Ist ein bisschen blöd, aber ich wollte ja nachher Gitarre spielen, deswegen habe ich die halt gebraucht. Also mache ich die drauf, mache die fest. Hat natürlich nicht so lange gedauert wie beim ersten Mal, weil da war es dann nur eine Seite. Und ziehe nur ganz vorsichtig, stimme die nochmal, alles passt. Und da hätte ich aufhören können an der Stelle. Ich habe nicht aufgehört. Nämlich, ich habe gedacht, mittlerweile habe ich ja hier überall Werkzeug rumliegen wegen 3D-Drucker und so. Und ich habe ja einen Seitenschneider, also knipse ich oben die Enden, die rausstehen, die halt scheiße aussehen, nerven und vielleicht jemand ins Auge pieksen, die knipse ich ab. Also mache ich 1, 2, 3, 4, 5. Und beim 5. knipse ich aber, weil ich schnell bin, weil ich ja schon länger gebraucht habe, die Seite, knipse ich auch noch die höchste E-Seite nochmal ab. Zum zweiten Mal die gleiche Seite. Scheiße. Und ab dem Moment habe ich gewusst, ja, darüber braucht man sich nicht aufregen. Es gibt eine gute Podcast-Geschichte und fertig. Also doch wieder ein kleines Highlight. Aber ich habe auch direkt die Geschichte dann bei der Bandprobe erzählt und habe mich da auch schon gefreut, die zu erzählen, weil die halt einfach so dumm ist irgendwie. Beim ersten Mal schon unnötig. Da hätten wir ein bisschen aufpassen können. Beim zweiten Mal einfach gar nicht mehr aufgepasst und die einfach so durchgezwickt. Oh, Patrick. Es tut mir weh beim Zuhören. Ja, hey, ist okay. Ja, aber zwei Fragen stellen sich mir so rum. Waren die zwei Packen, die du hattest, gleichfarbig? Nee. Es sind zwei unterschiedliche Sätze. Ja, und damit wärst du klargekommen, wenn die eine hohe E-Seite dann, ich nehme es jetzt einfach mal, blau wäre und der Rest gelb. Also ich glaube, das Ding war... Ich hatte zwei von den gelb-orangenen, die hatte ich hintereinander drauf, aber dann beim letzten Mal durchschneiden musste ich dann die pinkene nehmen. Und die pinkene ist eine, glaube ich, dünnerste nicht. Vielleicht ist die sogar gleich, da steht irgendwas dran mit copper-coated oder sowas, also wie wenn die Seiten nochmal umwickelt sind. Ja. Und ich glaube aber, die hohe Seite ist so oder so nicht umwickelt, deswegen ist es vielleicht die gleiche Seite, es war das gleiche Fabrikat und ist noch gleich teuer. Also. Ja, aber unterschiedlich farbig. Ja, unterschiedlich farbig, das ist schlimm, ja. Ja. Es gibt auch an den Gitarren, also bei den E-Gitarren, ist hinten dran so eine kleine Rolle drin. Sieht aus wie so ein Tunnel fürs Ohr. Mhm. So ganz klein und der ist so eloxiert, also dass er halt so eine Farbe hat, dass man so wie so einen Code hat. Ja. Haben die jetzt nicht und das wäre schlimm, wenn die einen einen anderen Farbcode haben wie die anderen. Wenn man dann die Gitarre rumdreht, sieht man ja die Dinger und dann weiß man, dass das eine anders ist. Jetzt ist es nur so, man sieht es nicht, also könnte man es ignorieren. Aber es ist trotzdem so für den Autisten in mir schon ein bisschen schlimm, einfach das zu wissen. Ja. Ja, soll ich so jetzt nochmal durchknipsen und nochmal eine Orange nicht drauf machen? Ja, konsequent wäre gewesen, du hättest dann, wo du die erste Mal die E-Seite gerissen hast, dass du alle wieder rausbaust und alle gleichen wieder reinmachst. Das wäre konsequent gewesen. Oh nee. War wahrscheinlich zeittechnisch ein großer Aufwand. Aber ich habe noch eine andere Frage. Wie hast du dann Gitarre gespielt in der Bandprobe? Wieso? Ohne die eine Seite. Nee, ich habe ein zweites Päckle aufgemacht und da die Seite rausgenommen. Ja, okay. Also dann war es wieder komplett. Ja. Nur die zwei Päckle, die jetzt in meinem Gitarrenkoffer drin sind, die sind beide nicht komplett. Ja, super. Jeweils die hohe E-Seite. Falls ihr eine hohe E-Seite übrig habt, dann gebt sie mir gern. Wahrscheinlich kostet eine einzelne hohe E-Seite so viel wie ein ganzes Set. Ja, ich glaube auch. Ich werde jetzt für immer so lose Seiten, weil es ist auch am höchsten wahrscheinlich, dass die hohe E-Seite einfach fatzt. Ja, die ist dünn und die ist dünn, die ist fragil. Schwachstelle. Ja, Sollbruchstelle. Darauf spielen die doch, die Gitarrenhersteller, ne? Spielen die auf Gitarrenseite. Die spielen drauf, dass die E-Seite fatzt, die hohe. Deswegen machen die mit Absicht zu dünn. Glaubst du nicht, dass es einen physikalischen Grund hat, dass die dann anders schwingt? Das nicht. Ja, man hätte die Gitarre ja grundsätzlich schon größer bauen können, dass einfach die Saiten dicker sind wie so ein Bass. Ja, das hätten wir machen können. Ne? Aber die waren clever, machen sie dünn. Glaube ich, eine Marktlücke. Ja. Große Gitarren. Ja, stark. Gute Story, gefällt mir. Ich habe auch noch ein Highlight, aber ich kann es auch später erst erzählen. Ja, jetzt hast du ja schon ein Lowlight erzählt. Das kommt immer im Kombi. Im Kombi, okay. Und zwar hat es sehr nostalgische Gründe. Ich war mal wieder auf, es war gar nicht AliExpress, was ist eine andere China-Seite? Geekbuying heißt die, glaube ich. Mhm. War ich unterwegs und habe gesehen, es gibt so ein Teil, sieht aus wie ein Gameboy und spielt aber alle Spiele bis PlayStation 1 hin. Nintendo 64, glaube nur mit so Community-Patches oder sowas, aber du packst einfach Spiele raus, die du aus dem Internet runterlädst, machst die da drauf und kannst loszocken. Nice. Und das Ding, schon gesehen. Das liegt draußen auf dem Tisch, kann es dir nachher mal zeigen, das Ding kostet einfach 50 Euro, also weniger wie ein Neupreis PlayStation-Spiel. Und jetzt habe ich halt alle PlayStation-Spiele da erstmal draufgepackt, die ich in meiner Jugend verpasst habe. Also ich habe geguckt, welche Spiele sind krass und welche kenne ich nicht. Natürlich habe ich auch Tekken 3 draufgepackt, muss auch sein. Und aktuell zeige ich gerade Final Fantasy 7. Und es funktioniert einwandfrei. Klingt gut. Du kannst halt auch immer so, also heutzutage sind alte Spiele brutal schwierig irgendwie. Also heutzutage sind Spiele leichter, würde ich sagen, vielleicht, weil ich als kleiner Junge vielleicht auch einfach besser in Computerspielen oder Videospielen. Aber es gibt so eine ganz nice Funktion, da kannst du immer solche Save-Punkte machen und dann kannst du überall speichern, nicht nur da, wo das Spiel dich speichern lässt. Und gerade bei so Action- und Rollenspielen und sowas ist es halt ganz nice. Du regst dich nicht so auf, dass du damit senkst die Frustration. Ja, das klingt nach einem starken Gerät, würde ich sagen. Gibt's ein, oder was ist das erste Spiel, das erste Videospiel, das du besessen hast? Boah, das war höchstwahrscheinlich ein Spiel auf Nintendo DS. Wird wahrscheinlich Mario Kart gewesen sein oder sowas wie Super Mario Bros. Auf Nintendo DS. Wann kam der raus? 2006. Okay. Oder sowas. Ja, Gameboy bin ich komplett raus irgendwie. Aber die Spiele sind geil, vor allem Super Nintendo Spiele. Ja, ich habe ja früher nicht PlayStation gezockt, weil meine Mutter mir keine kaufen wollte. Wieso? Was hatte die gegen PlayStation? Die hatte was gegen Videospiele. Die hatte auch damals was gegen Pokémon. Das ist eine gute Story. Ich war so, wie alt war ich? So 10 oder so und ich wollte das neue Pokémon. Damals war es Heart Gold oder sowas und Soul Silver war die Gegenseite. Und ich wollte das Spiel, weil ein guter Kumpel von mir hat auch die ganze Zeit Pokémon gespielt und ich wollte auch endlich mal der Beste sein. Wollte ich auch endlich mal Pokémons jagen und sammeln und Arena-Bosse besiegen. Mhm. Und ich wusste noch gar nicht, was da alles auf mich zukommt. Und habe ich meine Mutter gefragt so, und habe ihr das Spiel so erklärt, was da so abgeht. Und sie hat gesagt, ja nee, kämpfen, nee, das machen wir nicht. Da war sie irgendwie ganz anti dagegen. Und dann, clever wie ich bin und auch immer noch oder damals schon war, bin ich dann einfach zu meiner Oma gegangen und habe gesagt, Oma, wie sieht's aus? Können wir geschwind zum Hemd fahren? Ich brauche da so ein neues Spiel. Hat deine Oma nicht gefragt, was man macht bei dem Spiel? Nee. So ein Opa hatte ich auch. Voll überragend. Und dann hast du es, und den Nintendo-Dinger hatte ich schon. Das Problem war nur, dass man im Spiel kämpft. Ja, genau. Ich habe so ein interessantes Video über Pokémon gesehen, wo sie das komplette Spiel erklären so, weil das Problem war, dass niemand sich irgendwie drauf einlassen wollte. Ein japanisches Spiel, glaube ich, in Amerika war ein Problem. Und dann mit diesem Sammeln und so weiter. Und da war es auch wichtig, dass die sagen, die Pokémon werden, oder die sterben nicht, sondern die gehen ja K.O. in dem Spiel. Weil wenn es kämpfen ist das eine, aber wenn dann was stirbt, ist ja nochmal so krasser. Ja, ist nicht so gut. Und wenn gut. Das für Kinder sein soll, dann ist das natürlich schwierig. Und dann hast du vor deiner Mutter verheimlichen müssen? Eine Zeit lang habe ich es, glaube ich, verheimlicht, aber irgendwann war es dann egal. Okay. Ja. Hat sie dann nimmer interessiert? Dann war denn die Oma schuld. Hat deine Mutter auch so geguckt, was du spielst? Ja, schon. Okay. Ja. Ich habe auch immer heimlich GTA spielen müssen. Oh. Ja. GTA hat, glaube ich, jeder heimlich spielen müssen. Echt? Wenn Mutter reinkommt, dann bist du immer mit dem Auto einfach rumgefahren. Ja, nur weil du im Stripclub unterwegs warst, Patrick, gib's doch einfach zu. Das Problem war bei GTA 3, war eigentlich auch so eine ähnliche Geschichte. Wollte mir auch meine Eltern nicht kaufen, dann bin ich mit meinem Opa rein in den Laden und der hat es einfach gekauft. Ich leg's auf die Theke und die Verkäuferin guckt zu meinem Opa an und kassiert sein. Und dann war halt das Problem in GTA 3, gerade am Anfang nimmt man alle Missionen direkt im Hinterhof von einem Stripclub an. Das heißt, du musst immer natürlich fahren, wo man halt, also ich glaube nur die Anzeigen, die Neon-Reklamen war halt irgendwie so eine nackte Frau drauf, ja, oder sowas. Ja. Ansonsten erkennt man es, glaube ich, nicht unbedingt. Oder dass irgendwas mit sexy oder sowas, sexy Bunny oder sowas sind da drauf. Ja, heute könnte man das eh nicht lesen, wenn man jetzt das Videospiel spielen würde. Aber damals war es Nonplusultra-Grafik. Ja, damals war es gefühlt halt 4K. Ja, ja, das waren so meine ersten Spiele und dann habe ich halt noch eine Wii gehabt. Das war auch nice. Da gibt es aber die ähnlichen Spiele. Super Mario Bros. Habe ich und meine Schwestern immer gegeben, immer im Zweierteam gespielt. Dann kam das Neue und war schon eine coole Zeit. Ja, das spielt man zusammen. Man kann es zusammenspielen, ja. Okay. Da hast du prinzipiell zwei Leben gleichzeitig, weil du zu zweit in der Map hin und her hüpfst. Und es gibt da extra Level, wo du nur an diese Bonussterne kommen kannst, wenn du zu zweit bist. Okay. Ja. Das heißt, man hilft sich, aber man behindert sich auch, wenn zum Beispiel einer am einen Rand stehen bleibt, geht es nicht weiter. Oder wie dann stirbt der wo stehen dann bleibt. Stirbt der. Oder geht der K.O. Nee, der stirbt. Der verliert sein Leben. Viel brutaleres Spiel einfach, Mario Brothers. Ja, der stirbt dann, wenn er noch ein Leben übrig hat, dann reicht's. Ja, es war eine geile Zeit. Ja, ich glaube, mein erstes Spiel, also ich habe von meinem Onkel eine PlayStation gar nicht offiziell geschenkt bekommen, mehr so ausgeliehen, aber dann war es halt bei mir so, keine Ahnung, wie das genau war. Und da war das erste Spiel, glaube ich, Formel 1. Echt? Das mit dem goldenen Auto drauf, ja. War das damals so ein Ding? Nee, das war gar kein Ding. Das war, ich glaube, es war richtig, richtig schlecht. Mir ist das auch eingefallen so, wo ich nach Spielen geguckt habe, erstmal so die ganzen Klassiker runtergeladen. Und das letzte Spiel, was ich mir jetzt runtergeladen habe, ich glaube, schon noch gar nicht drauf, war, habe ich gedacht, jetzt lade ich mal mein allererstes Spiel runter. Sieht man auf der Seite direkt so Screenshots und die sehen einfach gammelig des Zorns aus. Willst du sehen? Ich kann sie nebenher aufmachen. Ja, zeig mal. Vielleicht ist es so, man sieht nicht viele Pixel. Mal kurz gucken. Genau, es gab drei Formel 1 Spiele für die PlayStation 1. Einmal mit 98, da ist ein Roder drauf, das da hatte ich. Und 97 auch der rote drauf. Also ich hatte halt das mit dem goldenen. Oh Mann. Und jetzt kommt die Grafik. Hier, da sind wir. Boah, ich weiß auch nicht. Ich habe noch eins. Ich kenne mich ja ein bisschen aus im Formel-1-Game. Ja, das schon. Aber ich wüsste jetzt nicht, welche Strecke das ist. Wahrscheinlich ist es irgendeine Strecke, die ich nicht kenne. Aber naja, schwer zu erkennen. Das sieht aus, wie wenn man Mario Kart spielen würde. Das soll, ja, das sieht einseits aus wie Mario Kart, nur mit Formel 1 Karren. Ich bin gespannt. Ich habe das immer mit meiner Schwester gezockt. Ich habe mich eigentlich echt gar nicht für Formel 1 interessiert, aber war halt das erste PlayStation-Spiel. Dann rockt man halt Formel 1. Ja. Auch die Autos so mit den Aufdrucken und so. Ich wüsste nicht mal, was für ein Team das ist von dem Auto, wo wir da gerade sehen. Ein blaues Auto mit so bunten Strichen hinten drauf. Aber es sahen auch geil aus damals, die Autos. So richtig breit irgendwie. Ja, ein schönes Auto, muss man sagen. Noch eins, ich war früher immer bei einem Kumpel von meiner Mutter und das war der Udo, Grüße gehen raus. Shoutouts. Und der hatte bei sich oben in so einem Büro, hat eine N64 stehen und das war für uns immer das Größte. N64 war, glaube ich, schon richtig geil. Ja, das war mega geil und wir haben da alle Spiele ausgepackt und da haben wir dann auch gelernt, dass man dann in diese Spiele reinpushen muss, dass wieder läuft. Ja, ist klar. Ich glaube, die Amis hatten auch ein krasses Problem, dass die haben ja nicht wie wir Die Netzstecker, so Schuko-Stecker, ja, die sitzen ja recht fest drin. Die haben ja solche zwei Schlitze. Und dann war ja nicht ein Netzteil dran, sondern es war alles in dem Stecker drin. Und dann war das so schwer und diese zwei Schlitze heben das nicht fest. Und dann sind immer die Netzteile rausgefallen. Dann mussten sie an die Wand tapen, damit sie Nintendo 64 zocken konnten. Stark. Nee, und dann gab es eins, so ein geiles Spiel. Da erinnere ich mich auch gut dran. Es war irgendein Snowboard-Spiel von keine Ahnung wann. Und da bist du einfach zu zweit, kannst du das zocken. Du kannst, ich glaube, alle Games mit mehreren viele, zocken. Richtig viele, ja. Und dann bist du so runtergefahren und hattest halt diesen fetten N64-Controller, der so drei so Hebel hat. Und der in der Mitte behindert ist. Und in der Mitte ist dieser Joystick. Ja. Und mit dem hast du gelenkt. Und das hat mega Bock gemacht, in so einer pixeligen Grafik da runter zu brettern. Ist es Shaun White, Snowboarding oder sowas? Ja, kann gut sein. Das habe ich nie gezockt. Aber das wird oft erwähnt, wenn es um so Top-Games von früheren Zeiten geht, ist, glaube ich, oft dabei. Ja, war ein starkes Spiel. Es gab doch auch dieses Donkey Kong, wo man sich so battlen konnte, ja, wo die mit so Blasrohr sich abgeschossen das haben. Das gab es auch, aber wir haben nicht jedes Spiel gecheckt. Wahrscheinlich haben wir das damals einfach nicht ausprobiert oder nicht gecheckt, aber ich meine, das gesehen zu haben Sammlung. Für manche Spiele beim N64 hast du gefühlt halt auch drei Arme gebraucht, um das überhaupt zu spielen, oder du musstest umgreifen. Ja, und der Controller ist also riesig. Aber geil ist schon. Geil ist schon auf jeden Fall. Ja. Und bei den N64s im Kaufhaus war immer der Joystick so ausgenudelt. Er war immer am Arsch. Ja, sehr gut. Das ist auf jeden Fall mein Highlight. Und jetzt daddel ich halt so vor mich hin. Wir können es ja verlinken. Ich kann es sehr empfehlen, das Teil. Wenn man es kauft, sind auch direkt 1 Milliarde Games drauf. Habe ich alle runtergeworfen, weil es halt zu viele waren. Aber das Ding lohnt sich. Meine komplette China-Gadget-Empfehlung für die heutige Folge. China Gadget empfehlen. Stark. Ja, ich habe auch noch was erlebt. Das muss ich kurz. Wir haben auch was zusammen erlebt. Ja, haben wir auch. Vor 1,5 Wochen. Nee, ja. 2 Wochen. Hammer. Darüber können wir auch babbeln. Ja, ist nur ein ganz kurzer Fact, nämlich, weil ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Hängerführerscheins. Oh ja, Glückwunsch hier danke, nochmal offiziell. Danke. Und ich habe es aufs erste Mal geschafft, was den einen oder anderen ärgern würde. Oh, das ist gemein. Ja. Aber die besagte Person hat gesagt, ich soll mich erst darüber freuen, dass er gescheitert ist, wenn ich es aufs erste Mal schaffe. Also, okay. Jetzt ja, dann ist es okay, wenn er das so sagt. Ja. wo musstest du die Rückwärtsbogen machen? Bei Magus. Wenn du da nicht rechts zum Magus reinfährst, sondern geradeaus weiter zum IndyCard. Zum IndyCard, da wo der weiße Strich auf dem Boden ist. Genau, und dann bin ich immer noch einen Schnuff weitergefahren, weil ich das besser fand. Und wie hast du über Spiegel das gemacht oder über die Kamera oder über? Ja, aber die Kamera geht ja gar nichts. Ja, die Kamera ist nur zwischen dem Ding, gell? Das sehe ich ja wirklich gar nichts. Aber ich habe einen Wechsel gemacht. Ich habe den linken Spiegel benutzt und habe meinen Kopf aber auch gedreht. So immer im Wechsel, weil ich konnte, wenn ich mich rumgedreht habe, gut einschätzen, wie der Hänger, wo der hingeht, aber ich konnte nicht sehen, wie er steht. Also habe ich dann immer so einen Wechsel gemacht. Das fand ich gut. Aber mit Kopf gedreht heißt dann den Trucker aus dem Fenster raus? Oder nee, einfach wohin normal rumgedreht. Okay. Ja, es war kalt, ich wollte meinen Kopf nicht rausdrehen. Es hat dann auch so geklappt. Ja. Ja, sehr gut. Aber es hat auch den Prüfer nicht so richtig interessiert. Ich war dann fertig und die standen so gegenüber von mir auf der anderen Straßenseite und ich habe so hergewunken, aber die haben halt geredet ohne Ende. Ja, das finde ich gut, wenn das ein Fahrprüfer macht, wenn der einfach auf deinen... Wenn der Fahrlehrer das macht und den Fahrprüfer so bequatscht, dass der ganz vergisst, was er eigentlich machen muss an dem Tag. Und wann hattest du schon wie viel Uhr? So um morgens um 10 oder sowas. Ja, okay, da könnten sie schon ein bisschen stimmt, motiviert sein. Das stimmt gar nicht. Ich war um 15 Uhr oder 16 Uhr. Wie du es gerade gesagt hättest, ich habe es dir komplett geglaubt. Aber das war halt falsch. War so ein falsch. Ja, okay, um 15 Uhr hätte ich, glaube ich, auch keinen Bock mehr. Bei einer Anhängerprüfung von jemand, der nicht auf Anhieb irgendeinen Scheiß macht, keine Ahnung. Ich glaube, dann so wie so eine kleine Kaffeefahrt für den. Ja, war es auch. Also, der hat auch nur noch 50 Tage bis zu seinem Renteneintritt. War ein chilliger Dude. 50 Tage bis zum Renteneintritt? Ja, Arbeitstage wohlgemerkt. Arbeitstag ist krass. Ja, ich hatte einen damals für einen normalen Führerschein, der war auch schon alt, aber ich weiß nicht, ob das der sein könnte oder ob der schon längst in Rente sein müsste. Aber der war auch klasse. Der war super geil. Der wollte nichts von mir. Ich musste nicht einparken, gar nichts. Geil. Ich bin eine Viertelstunde rumgefahren oder vielleicht ein bisschen mehr, weil die Ampeln rot waren, weil halt ein bisschen Verkehr war, aber nix. Hat auch danach gesagt, ich soll ein bisschen ich soll ein bisschen mehr um mich schauen, so ein bisschen mehr wachsam sein im Verkehr. Und das Gleiche hat übrigens der mein Prüfer beim BE-Führerschein auch gesagt. Ja, also vielleicht ist was dran, ne? Wenn ich bei anderen mitfahre, sehe ich nicht, dass die sich mehr umsehen. Aber wieso sagt man mir das so? Keine Ahnung. Ich glaube, das sagen die so standardmäßig. Und ich habe wirklich richtig viel umgeschaut. Aber zu mir hat das nicht gesagt, aber ich habe halt nur so Placebo umgeschaut. Weil, das ist Alter, auch Quatsch. Hey, das ist auch richtiger Quatsch. Ich habe so viel in den Spiegel geschaut, so möchte gern. Aber bringen tut mir das ehrlich gesagt relativ wenig. Aber in den Spiegel gucke ich die ganze Zeit beim Fahren. Ja, ich schaue, wenn dann in den rechten mit dem Hänger, dass ich weiß, wie weit ich nach rechts habe zum Bordstein. Ja. Ja, aber auch sonst, im Auto gucke ich auch immer in den Rückspiegel rein. Ich gar nicht. Nicht? Ich schaue immer vorne raus. Und mir sagt man das. Ich mache das wirklich freiwillig. Und du machst Placebo-Blicke und da ist dir das scheißegal. Ja. Oh, was ist da denn los? Jetzt fühle ich mich ein bisschen zu unrecht behandelt. Aber tja, okay. Es liegt vielleicht an deinem Alter, dass du dich jetzt noch umgewöhnen könntest, aber nach 5 Jahren wäre es zu spät. Was sagst du dazu, dass alte Leute nochmal so eine Führerscheinprüfung machen? Ich sag, man sollte alle 20 Jahre, egal wie alt man ist, seine Führerscheinprüfung oder alle 10 Jahre nochmal so ein Auffrischungsding. Einfach so ein Test, der muss ja nicht so vom TÜV sein, sondern keine Ahnung. Alle 20 Jahre, finde ich. Ja, mit 20, sag mal jetzt mal mit... Mit 20 macht man Jahre sein, und mit 40 20 Jahre. Ich sag, man sollte mit 30, mit 50 und mit 70. Wenn man mit 70 noch fahren kann, kann man auch noch mit 80 fahren. Wenn man wann anfängt, mit 18? Ja, immer mit 30. Nee, wenn man mit wann das erste Mal einen Führerschein macht. Ja, mit 18 logischerweise. Weißt du, wenn ich mit 25 den Führerschein mache? Ja, dann muss er trotzdem mit 30, ja. Ja, okay, das nee, keine Ahnung. Ist einfach. Machst du mit 29 die Führerscheinprüfung, ja, danach direkt nochmal. Nee, auf jeden Fall wäre ich da ein starker Befürworter dafür, weil ich habe echt schon Leute aussteigen sehen, die auf jeden Fall nicht fahren sollten. Wenn du nicht laufen kannst, dann sollst du auch kein Auto fahren. Ich habe auch Leute gesehen, die nicht fahren können und deswegen nicht fahren sollten. Aber stimmt eigentlich schon. Ich denke auch gerade so, wenn du wirklich alt bist und dein Kopf einfach nicht mehr so schnell drehen kannst und nicht mehr so schnell reagieren kannst, und an manchen Stellen musst du halt schnell fahren. Und wenn du nicht schnell fährst, dann ist es gefährlich so. Zum Beispiel auf der Autobahn. Zum Beispiel. Es ist gefährlich, wenn du langsam bist. Und wenn du Angst hast vom Autofahren, dann solltest du überlegen. Und spätestens bei der Prüfung wird dann dir die Entscheidung abgenommen. Ja. Fände ich gut. Bin würde ich befürworten. Worden. Nimm dir gleich das Bier weg, Patrick. Oh ja, aber es läuft schon wieder viel zu gut. Das ist ein leckeres Bier. Was sagst du zum Klosterlandbier? Ja, ich weiß nicht, warum es so... Der Chris so krass drüber beschwert, wir haben ja einen ähnlichen Biergeschmack. So schlecht ist es nicht. Das Problem ist, dass er halt an Fabis Geburtstag zu den Biertrinkern gesagt hat, dass sie es nicht gut finden. Da waren die alle abgeneigt. Ja, zu mir glaube ich auch. Ja, und wieso macht man sowas? Weiß auch nicht. Das ist richtig gemein. Hm. Und dann, und weil er es gesagt hat, habe ich dann auch gedacht, ja, nee, schmeckt wirklich nicht gut. Naja, jetzt habe ich es. Ich finde es geil. So. Und was war im Angebot? Was haben wir denn vor 2 Wochen erlebt, Patrick? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Muss ich jetzt mal in den Kalender schauen? Ich kann sie ganz genau sagen. Und zwar war eigentlich auch die Idee ursprünglich, wir nehmen einen Podcast auf nach der 100. Folge an dem Mittwoch. Und danach gehen wir ins Gemeindezentrum und bereiten was vor für unser Pfingstlager. Und dann haben wir gedacht, ja, was, wenn es länger dauert, machen wir es lieber andersrum. Und wenn wir da noch Bock haben aufzunehmen, dann machen wir das. Wie ihr schon mitbekommen habt, hatten wir danach keinen Bock mehr. Ja, weißt du jetzt, was wir gemacht haben? Ja, Reparaturarbeiten haben wir gemacht. Ich habe es als Reparaturtag eingetragen und ich habe gerade, bin ich auch drüber gestolpert. Ich so, hä, was habe ich denn repariert? Ah ja, mit dem Bufi. Deswegen steht es in der Podcast-Liste drin. Ja, was haben wir repariert? Wir mussten 2 Sachen reparieren. Ja, ganze 2. Ja. Und 2 komplett unterschiedliche Sachen, weil wir sind Allrounder. Wir schrecken vor nichts zurück. Wir mussten einmal einen Bräter fürs Zeltlager reparieren. Da schließt man eine Gasflasche an und da hat man eine riesengroße Pfanne im Endeffekt. Und eine Sackkarre, die, wenn man sie rollt, fliegt einfach das Rad ab. Es ist aber auch eine brutale Fehlkonstruktion gewesen. Also müsst ihr euch das vorstellen. Da ist einfach die Blankostange von dem Sackkarren, geht da raus, da steckt man das Rad drauf. Es hat in der Mitte Lager, da, die gehen einfach drauf, aber die Stange ist nicht rund, also sitzt das Kugellager auch nicht satt da drauf. Es rutscht einfach durch. Ja. Und dann kommt so eine Dulli-Abdeckkappe oben drauf, die so Zähne hat und sich in das Metall von der Stange reinfrisst und die kann einfach rausrutschen. Ja, und selbst wenn man ein einziges Mal den Reifen wieder runter und rauf machen muss, kann das doch nie wieder so funktionieren, dass es drauf bleibt, ja, oder? Niemals. Das war so richtig komisch. Normalerweise, also wenn man ja einen Reifen auf dem Auto macht, dann schraubt man ihn schon mit Schrauben fest. Und dadurch, dass sich das ja drehen soll, muss ja einfach vorne irgendwas drauf, das nicht rausrutschen kann. Aber man kann doch einfach irgendwas mit einer so wie so eine Klemme, wie so eine Schelle und dann schraubt man einfach was zu. Hätte man ja auch machen können, wäre auch super einfach gewesen. Aber man nimmt so ein Blechteil und biegt so ganz vercheckt rum und dann soll es da draufhalten. Und wir haben uns verabredet, du hast ein bisschen, wie sagt man, Bohrer und Gewindeschneider und so Zeugs mitgebracht und ich so ein paar Werkzeuge und dann wieder einen Akkuschrauber, deinen Makita-Akkuschrauber. Jawohl. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Wie kriegt man das Ding? Was ist das Erste, was wir ausprobiert haben? Ja, wir haben doch die eine Seite haben wir auf, also wir haben beide Seiten, da ist ein Loch in dieser Stange, wo der Reifen drauf sitzt, ist ein Loch in der Mitte und das haben wir erstmal aufgebohrt, weil wir wollten einen M12 reinschneiden und der Kernloch Durchmesser hat noch nicht ganz passt, also haben wir es aufgebohrt. Genau, so. Und dann zwei Gewinde reingeschnitten. Und da war doch die Idee, da einfach eine Schraube drauf zu machen. Eine Schraube mit einer Scheibe drauf zu machen und dann soll es nicht rausfallen. Ja. Und auf einer Seite hat es auch funktioniert. Ja, und so ist es auch jetzt noch. Also die eine Seite ist tipptopp, so wie wir uns das vorgestellt haben. Nur die andere Seite, da ist die Stange ein bisschen länger. Wieso ist die Stange auf einer Seite ein bisschen länger? Keine Ahnung. Allein über das hätte ich mich schon eine Stunde länger aufregen können. Das ist nicht nur ein bisschen länger, so fertigungsmäßig, toleranzmäßig, sondern es waren bestimmt so 4-5 Millimeter, wa? Ich würde sagen, es war zwei dicke Unterlegscheiben dick länger. Ja, die sind, ja. Die hatten wir aber nicht, die Unterlegscheiben, zumindest nicht in der Größe. Und dann mussten wir, aber wir waren davon überzeugt, dass wenn wir die Scheibe da irgendwo zwischen dieser Stange und der Schraube packen, dass es dann alles passt und es nicht rumnottelt. Wir hätten es auch eigentlich einfach so wie auf der anderen Seite machen können, ohne dieses Blechteil. Und dann wäre aber der Reifen einfach hin und her gerutscht. Ja, da hätten wir aufhören können. Das wäre nichts gewesen. Aber ich könnte mir vorstellen, manche Leute hören genau an der Stelle auf. Ja, es hätte schon funktioniert, aber das hat mir nicht gereicht oder hat uns nicht gereicht. Da, ja, ich war auch nicht davon überzeugt. Da waren wir uns einig. Also haben wir was probiert und zwar wollten wir eine Distanz machen. Eine Distanz aus einer Unterlegscheibe. Aber das Loch in der Unterlegscheibe drin war ein bisschen zu klein. Ein bisschen. Und das zweite Problem war, dass dein größter Bohrer auch noch zu klein war. Ja, der war halt 10,2. Mehr habe ich nicht in meinem Bohrersortiment. Ja, was haben wir dann gemacht? Dann haben wir einen Kegelsenker genommen. meinen schönen Kegelsenker haben wir zerstört. Da sind wir in die Werkbank gegangen. Gibt so einen Holzschraubstock, der seitlich so dran ist. So, das gab es auch früher in der Schule. Einfach nur so einen Dulli-Holzschraubstock und haben die Unterlegscheibe da eingeklemmt und haben ihn mit dem Kegelsenker penetriert, würde ich schon fast sagen. Das war krass. Alter. Es hat geglüht fast schon. Ja, es hat auf jeden Fall schwarze Stellen, Schmorstellen hinterlassen am Schraubstock. Weil der halt aus Holz war, da können wir ja nichts dafür. ja, zum Glück hat man eine so gut wie leere Flasche Caramba und haben da noch ein bisschen gekühlt. Da gibt es ein geiles Video, das schicke ich dir nachher und dann kannst du in die Story packen. Ja, das war eigentlich cool. Ja, du hast ganz zum Schluss gesagt, das darf keiner erzählen. Ja, das kann ich echt keinem erzählen. Also das macht mir ja schon, dass man irgendwas aufsenkt statt aufbohrt, gerade bei Blechen oder so, weil es einfach leichter schneidet und sich nicht so einfach verklemmt, weil du halt drei Schneiden hast. Ja, wir haben es dann irgendwann hinbekommen, nach jahrelangem Bohren. Man hat es anscheinend sogar in die Kirche hoch. Zum Glück gab es keinen Rauch mehr, das ist dann angegangen. Wir haben dann beim Aufräumen gemerkt, da unten lag eine Scheibe, die hätte passen können. Ja, einfach so auf dem Boden. Aber da haben wir nicht gepasst. Hätte, glaube ich, eh nichts gebracht, weil wir hätten eh, wenn wir direkt aufgeräumt hätten, hätten wir auch schon das Loch drin gehabt, deswegen. Ja. Naja. Aber das hat ja dann auch nicht so recht funktioniert, ne? Hat nicht so recht funktioniert, darf ich eigentlich auch wieder keinem erzählen, weil eigentlich haben wir im Nachhinein eine dritte Lösung gefunden, um diesen Abstand von der zu langen Achse. Wieso haben wir die Achse nicht abgeflext? Alter, weil wir keine Flex dabei hatten. Ja, das ist das Problem, aber. Oder mit so einer Säge, so ewig lang von Hand das Ding runter. Ja, eine Säge hätten wir auf jeden Fall gefunden. Ich hatte eine, glaube ich. Ja? Mhm. Okay. Und da habe ich sogar schon viel gesägt. Ja, wir haben dann festgestellt, wir brauchen die Scheibe gar nicht oder wir hätten da wahrscheinlich auf dem Boden die eine Scheibe gefunden, was man auch hätte nehmen können. Naja, auf jeden Fall ist jetzt gut. Wir waren zufrieden dann und haben unsere Reparatur vom Artikel Nummer 1 erfolgreich abgeschlossen. Ja, der ist jetzt ziemlich gut. Ich habe ihn schon benutzt, habe damit einen Kühlschrank von A nach B befördert. Check. Hält. Sehr gut. So. Dann war noch eine meiner Aufgaben, nicht nur Werkzeug mitbringen, sondern auch ein paar Schrauben. Ja. Und ich habe das Wichtigste vergessen, die M4-Schrauben für den kleinen Bräter, weil da war so ein Blech, so ein Eckblech von dem Bräter, das ist ein Viereck. Und die waren, da hat sich die Schweißnaht gelöst und die musste man dann wieder zusammenschrauben. Und wir haben uns gedacht, ja, okay, da hat es schon so Löchle, könnte M4 passen, machen wir einfach ein M4 Gewinde rein und schrauben es zusammen. Ja, und es war ursprünglich mit 3 Punktschweißungen verbunden. Wir haben gedacht, wir machen 2 M4-Schräuble rein, hatten aber kein M4-Schräuble. Ja. Also haben wir ein bisschen ein größeres Kaliber ausgefahren und haben dann da, was war es dann? M8. M8 reingemacht und das da dafür genau in der Mitte. Das heißt, wir haben uns Zeit gespart und Nerven gespart, einfach kurz übertrieben. Es ging super. Also ich habe es da auch schon gesagt, wir haben für die Sackkarre, weiß ich gar nicht, haben wir da 1,5 Stunden rumgemacht. Ja, fast. Und für das Ding dann weniger als 10 Minuten, war richtig lächerlich und sieht eigentlich ganz witzig aus mit einer so einer fetten Schraube, nur auf einer Seite. Ja, wir haben auch nur eine genommen, hat dann gereicht. Oh ja. Ja, war ein starker Move unsererseits. Auf jeden Fall alles repariert, es ist kein Pfusch, solange es funktioniert. So nämlich. Alles klar. Ja, war auch auf jeden Fall eine schöne Podcast-Story. Vorher habe ich noch irgendwas gelesen gehabt, wo ich... Ah, scheiße, das wollte ich bei der 100. Folge machen. Ah, scheiße. Ist vorbei, muss ich auf die 200. warten. Okay, dann warten wir halt. Nee, ich wollte fragen, ob es vielleicht cool wäre, wenn zum Schluss nochmal das Intro kommt. Sollen wir das jetzt einführen, oder ja, was? Ich frage dich jetzt einfach mal, was du davon hältst. Wir können ja drüber reden. Ja, vielleicht könnten wir das machen. Müssen wir mal ausprobieren, wie sich das anhört. Ich glaube, ja. Wir testen das heute mal. Und dann schauen wir mal. Und dann fragst du im Instagram drin, im Instagram, ob die Leute ob das gut geil oder schlecht fanden. Okay, so machen wir es. Wir müssen dran denken. Du musst vor allem dran denken, ja, weil du sitzt am Triggerlich. Ich bin am Triggerless. Okay. Ich würde noch schön was empfehlen. Wir sind doch schon ziemlich am Ende, oder nicht? Wir sind schon ziemlich am Ende, ja. Okay, pass auf. Und noch Platz für eine kleine Empfehlung. Eine kleine Empfehlung. Also gut, dann machen wir das. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. Und zwar empfehle ich mal wieder eine Serie. Für die Leute, die wenig Zeit haben und wenig Serien schauen, ist die perfekt. Ist eine Doku-Serie, die geht genau 3 Folgen, 50 Minuten bis eine Stunde. Ja. Und es geht über den Flugzeugabsturz 2014 von Malaysian Airlines. Okay. MH370 heißt die Doku. Einfach auf Netflix. Ich glaube, auf jedem Startbildschirm gerade. Wegen Top 10 und so? Sowas, ja. Okay. Ist aber auch ziemlich geil. Es geht um den Flug von Kuala Lumpur nach Peking. Mhm. Und der Flug ging los, ganz normal. Und irgendwann verlässt das Flugzeug den Luftraum von Malaysia. Und dann müssen sich die Flugzeuge irgendwie wieder an den anderen Luftraum connecten. Heißt, die Kontrolle oder das Radar übernimmt dann ein anderes Land. Aha. So, und genau in dem Moment, wo der Funk gewechselt hat, also der malaysische Luftraum sagt, hey, wechsel bitte zu dem, gute Nacht. Dann sagt der Pilot, ja, okay, gute Nacht. Genau in dem Moment ist der GPS bzw. das Flugzeug vom Radar verschwunden und ab dann weiß keiner mehr, wo das Flugzeug ist, weil es ist nie gelandet. Okay. Man hatte danach nie wieder Kontakt und alle möglichen Experten und Piloten und so und Reporter haben sich dann den Kopf drüber zerbrochen, ja, wo ist das Flugzeug hin? Und dann gibt es ganz viele so möchtegern Experten, die dann sagen, ja, okay, hier gab es noch so irgendwelche Satelliteninfos, das brauche ich jetzt gar nicht weiter erklären, das sieht doch, man dann. Ich finde es brutal interessant. Soll ich richtig tief reinsteigen? Ja, übertreib's halt nicht. Ja, anscheinend gab es dann noch Satellitenaufnahmen von einer englischen Firma, die anscheinend das Flugzeug getrackt hat, und das war so der erste Hinweis, dass es dann nach dem Abbruch vom Signal links rübergeflogen ist in Richtung Afrika in dem Fall. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es ist danach links runter Richtung, Richtung Süden oder rechts hoch Richtung Norden. Ja. Aber diese Satellitendaten behaupten, dass das Flugzeug Richtung Süden ist und dann so lange geflogen ist, bis es keinen Treibstoff mehr hatte. So, das kann man ausrechnen, weil Flugzeuge, da wird genauestens abgemessen, wie viel Treibstoff die denn drin haben. Also kann man das sehr genau sagen, wie weit das Flugzeug denn gekommen ist. Ist ja eigentlich verrückt, so die, wenn du es dir überlegst, eigentlich würdest du denken, Flugzeug ist riesengroß, es fliegt auf der Welt rum. Das kann man gar nicht aus den Augen verlieren, aber dann geht es halt doch irgendwie. Ja, ist halt weg, ne? Dann haben sie es dort gesucht, in dem riesigen Gebiet. Mit Schiffen, mit Flugzeugen, mit allem möglichen Radargedöns. Mit Suchhunden, ne? Nee, die können nicht so gut schwimmen in den hohen Wellen. Aber jeder mag doch Suchhunde, der wird doch gut kommen in der Netflix-Doku. Ja, vielleicht bräuchte man Unterwasserhunde, die das Atmen unter Wasser kennen. Vielleicht sollte man Haie trainieren oder so. Oder Haie und Hunde kreuzen. Ja. ich habe auch schon ein paar von diesen, wie du sagst, drei Episoden und dann so 50 Minuten oder sowas gesehen, die waren alle gut. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch, also du hast mich hast auf jeden Fall geholt. Und das ist brutal interessant, und es gibt so viele Theorien, und du glaubst immer, ja, so muss es gewesen sein, und kommt der mit seinem Ding und sagt, ja, so, ey, das macht doch viel mehr Sinn, was labert eigentlich der andere? Und dann switcht es aber wieder komplett. Spannend. Das ist mega spannend. Und sehr gut. Schleudern Cold Case, also man weiß immer noch nicht. Aber ja, ist doch viel spannender so eigentlich. Aber ich habe dann einfach mal gegoogelt, und anscheinend hat vor 4 Tagen australische Firma oder irgendein Startup, das die Meere reinigt, Teile gefunden oder Ähnliches gefunden, Beweise gefunden für den Flugzeugabsturz. Aber man weiß noch nicht was. Okay, also brandaktuell eigentlich. Brandaktuell, ja. Sehr geil. Vielleicht, und die haben gesagt, sie melden sich in den nächsten Wochen. Sag nochmal den Namen für alle, die vorher nicht aufpasst haben, weil sie nicht wussten, ob es gut ist. MH370, das verschwundene Flugzeug. Sehr gut. So viel dazu. Haben wir eine Empfehlung? Ich glaube, wir wollten bei der 100. Folge im Krischi irgendeinen Jingle zeigen, haben sie aber dann doch nicht gemacht. Naja. Glaubst du, er hat die 100. Folge gehört? Der Krischi? Nee, hat er nicht. Ich glaube es auch nicht, der ist einfach zu busy, die Kerle. Naja, hoffentlich seid ihr nicht so busy, weil im optimalsten Fall, wenn ihr es ja heute am Freitag hört, dann habt ihr jetzt euer Wochenende vor euch, deswegen genießt es. Ihr hört uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder für euch da sind. Ciao. Tschüss.